Okay. Sollen wir mal in die Zeit dazwischen reisen? Ja, versuchen wir es mal. Interessiert mich auch sehr, weil das ist ja also dann Wiedervereinigungszeit und 90er Jahre und so. Und habe ich persönlich jetzt von Deutschland ganz, ganz wenig mitgekriegt, denn da war ich in England. Und dann höre ich immer gerne, wie andere Menschen das erlebt haben. Und jetzt vor allen Dingen, du hast ja jetzt eine ganz spezielle Perspektive. Wo warst du zu der Zeit Ende 80er Jahre oder so? Da war ich noch in Russland. Da war ich in Russland. Das war auch eine sehr bewegende Zeit. Das war Perestroika und Glasnost. Und konnte so viel lesen. Man hatte da so viel Literatur über die Vergangenheit. Das wurde ja so viele Archive geöffnet. Und dann die Wiedervereinigung. Ja, das war wie eine Bombe. Das war. Sag mal eben, was du zu der Zeit gemacht hast. Hast du gearbeitet zu der Ja, Zeit? ich habe gearbeitet. Ich war als Einkäuferin, aber das ist nicht so, wie das in Deutschland ist, damals zur Sowjetzeit, in einem Wohnungsverwaltungsamt, ja. Okay, Also also. eigentlich so ein verantwortungsvolles Pöstchen. Aber auch. Also mein Vorgänger, der ist im Knast gelandet, weil das war eine Goldgrube. Man konnte da Korruption. Korruption, nee, das wurde ja da so viel gemauschelt. Das waren ja Baumaterialien, ja, für Renovierung der Wohnungen und der Straßen und was weiß ich. Da wurde das verkauft und gemauschelt und sowas, ja. Eigentlich hatte ich Angst, diesen Post anzunehmen, aber der Mann, der mich so protegierte, der sagte, du schaffst das schon. Aber ich habe nur, dachte ich, ich werde niemals klauen. Davor hatte ich Angst. Ich habe auch nie geklaut. Obwohl klauen war das eine normale Sache in der Sowjetunion. Aber ich habe das nicht. Wenn ich was brauchte, dann habe ich das vom Lager mir gekauft. Geschirr, es gab es ja nichts. Ja, wir hatten zum Beispiel Geschirr für Kindergärten, die zu diesem Betrieb gehörten. Aber ich hab dann einen Antrag gestellt und habe mir das gekauft. Mir konnte niemals niemand nachweisen, dass ich oder überhaupt vermuten, dass ich irgendwo was linke Geschäfte gemacht habe. Da hattest du ja eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und recht hochgestellt, also im organisatorischen, Ja, gut, geschäftlichen. ja. Ja, auch ja und nein, ne? Aber weil das war ja, das weiß, mir wurde ja gesagt, jetzt gehst du dahin, da gibt es dies und jenes, ja, das brauchen wir so viel und so viel. Ja, da musste man auch gut reden, damit man bekam auch das, was man brauchte, ja, jetzt für den Betrieb, was man haben musste. Aber ich ging dann immer einen Schritt weiter, weil ich so, ja, mir war das zu langweilig immer, geh mal dahin. Und ich habe mich immer mit allen unterhalten, was habt ihr da noch? Und unliquide und was weiß ich. Und dann habe ich auch eigene Entscheidungen getroffen, was überhaupt nicht üblich war. Und wie war deine Stellung dort als Frau? War das ganz normal oder? Ja, das war eigentlich so, war das normal. Das waren überwiegend Frauen überhaupt, ja, auch. Die Männer, die, ja, die waren ja, viele haben ja auch Alkohol getrunken und besonders in diesen Bereichen, jetzt in der Bereich diese Verwaltungssachen. Wir hatten da einen Ingenieur, der kam immer mit seiner blauen Nase zur Arbeit und halb nüchtern oder sowas. Oder der Sekretär der Partei. Wir waren ja nur eine kleine, also ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter waren wir in der Verwaltung. 20. Aber da war ein freigestellter Parteisekretär. Was der gemacht habe, der war immer so hebelig, lief rum und Manchmal becherte der auch zwischendurch, aber der war freigestellt. Der bekam Geld dafür, dass der in der Partei war, dass der Sekretär war. Also von deinen Erzählungen bekomme ich jetzt einen merkwürdigen Eindruck von den Männern. Die sind entweder gar nicht da oder wenn sie da sind, dann sind sie Waren ja nicht alle fragwürdige so. Das war Existenzen. ja jetzt, ich meine, jetzt in diesem kleinen Kollektiv, Kollektiv heißt das ja so in der sowjetischen Sprache. Ja, wir waren, wie viele Männer hatten wir? Der Chef, der Ingenieur, der Parteisekretär und noch zwei. Vier, fünf, sechs Männer und wir Frauen dann an die 20 wahrscheinlich. Also das war schon so, dass dann in den höheren Ebenen, da waren die Männer, da waren nicht die Frauen, Ja, oder? das war so üblich. Das war so üblich. Da hörte die Gleichstellung auf. Ja, oder zum Beispiel ganz einfache Sachen. Meine Nachbarn, der war dann zum Beispiel ein Brigadier, also der Hochgestellte, zum Beispiel Frauen, Fliesenlegerinnen. Das waren zum Beispiel 10 Frauen, aber der Brigadier musste unbedingt ein Mann sein. Oh dear. Überwiegend war das so. Autsch. Ja. Na, da hast du ja noch Glück gehabt mit deiner Position. Ja. Super. Wie war denn das? Du hast angefangen, über die Zeit der Perestroika und so zu reden. Was ist dir davon in Erinnerung? Das Öffnen der Archive und so, Aufarbeitung. Also ich hatte, meine Stellung wurde dann gestrichen mit der Perestroika, dann war ja, viele sind ja, viele Betriebe sind ja auch kaputt gegangen und was weiß ich. Und dann durch diesen meinen Bekannten der hat mir eine Stellung besorgt als Sekretärin in einem Projektinstitut. Ich konnte ja nicht mal tippen, aber der brauchte sie brauchen nicht, mein Chef, der neue Chef, als ich zum Vorstellungsgespräch kam. Erstens guckt man sofort auf die fünfte Zeile im Pass und da steht ja die fünf Buchstaben Deutsche. Oh, sagt er, wollen Sie nicht auswandern? Und ich durfte ja darüber nicht sprechen. Nein, sage ich, möchte ich nicht. Und naja, haben wir uns unterhalten, sage ich, aber ich kann die Schreibmaschine kann ich nur mit zwei Fingern. Brauchen Sie nicht? Ich brauche eine Sekretärin, die mir alles erzählt, was los ist, weil ich viel auf Dienstreisen bin, die viel weiß, die viel lesen soll und mir alles darüber berichten. Und das war ja das Richtige für mich. Ich konnte alles lesen, der war fast niemals da und wenn er kam, ich kann ja so gut erzählen. Und ich habe ihm alles berichtet. Und er hat dann in gewissen seinen Kreisen hat er dann sich so dargestellt, wie voll so wie wissend er ist auf jedem Gebiet. Und das war, da war ich wie ein Fisch im Wasser. Ja, eine Tippistin hatten wir, das war eine behinderte Frau, die zu Hause getippt hat. Ich brauchte nur die Sachen dahin bringen und abholen. Dann konnte ich mit ihr mich unterhalten, ich konnte mich überall mit Leuten unterhalten. Ja. Okay, wie war das mit ihr, sich zu unterhalten? Eine behinderte Frau, die immer zu Hause saß? Ja, die hatte wohl mit Beinen Probleme. Ist das eine angeborene Sache gewesen oder was? Aber da habe ich ja, mit ihr habe ich mich nicht so lange unterhalten, weil da brennte mir alles unter den Fingernägeln. Da hatte ich was Neues zu lesen und ich musste ja da sein immer. Normalerweise hätte ich auch erzählen müssen, was die anderen sich da unterhalten. Aber das war nicht mein Ding. Ich habe ihm lieber erzählt, was ich gelesen habe. Und da haben sich ja andere eingefunden, was der über diesen, ja, Streitereien, kleine und Intrigen im Betrieb, gibt es ja überall, ja. Okay, wo hast du das denn gelesen? Das hat mein Chef mir besorgt. Er hat dann für das Institut bestellt, die bestimmte Journale, ja, hieß das, Zeitschriften, Bücher sowieso. Und Bücher bekamen wir, die verbotenen Bücher, die früher verboten wurden, die waren ja auf so einem dünnen Papier getippt, ja, da man, die man kaum lesen konnte. Über Nacht kriegte man so einen Stapel Papier. Ich leihe dir das nur über Nacht. Dann geht das weiter. Und ganz vorsichtig damit umgehen. Verschiedene von Solzhenitsyn zum Beispiel Bücher oder von Pasternak, was weiß ich. Aber da hatte ich ja dann sehr viele Journale oder Zeitschriften, die ich lesen konnte. Ja, der hat mir dann auch aus Moskau was mitgebracht, immer. Hier haben Sie, wann sind Sie fertig damit, mit dem Lesen? Ja, das ging bei mir ratzfatz, weil das so interessant war. Okay, was war da interessant? Ja, zum Beispiel, jetzt Stalin, ja, war ja klar, das war ein Verbrecher. Aber Lenin, das war ein Guter, ne? Und da habe ich ja auch gelesen, ich meine, ich habe das ihn nie für gut gehalten, aber diese auch Enthüllungen über Lenin, ja, zum Beispiel, und andere Sachen, jetzt kann ich das auch gar nicht, das war so umfassend, das war so interessant alles. Das waren also wirklich historische Aufarbeitungen, die da stattfanden. Ja. Wow, enorm. Super. So eine Zeit würde man sich in Deutschland auch mal wünschen. Das war ein ganzes Jahr, genau das Jahr vor der Auswanderung. Und ach ja, und mein Chef, als er mich einstellte, sagte, was ich hasse, das sind Lügen. Wenn Sie mich noch einmal belügen, dann fliegen Sie heraus. Der war ein bisschen so, ja, ein bisschen übertrieben direkt und der konnte auch sehr böse werden. Aber ich kam mit ihm klar irgendwie.